Ich frag mich, wieso bist du eigentlich noch hier? Und warum lauf ich dir wieder hinterher? Du hast mich, ich hab dich noch nie so ganz kapiert. Frag mich, wieso häng ich immer noch an dir? By the memories, little do you know I'm trying to pick myself.